8. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avai im November 2016. Wintersport von Peter Altenberg. Aus Bilderbögen des kleinen Lebens, Berlin 1909. Eine der größten Entwicklungen im physiologischen Leben der Menschheit ist die Entdeckung der Schönheit der Winterlandschaft. Der Schwede Fjestad begann den Schnee zu malen wie keiner vor ihm. Denn er liebte ihn. Nur liebevolle Augen können im Schnee so viel verborgene Schönheit, Poesie, Melancholie ausfindig machen, gleichsam wie in dem vergötterten Antlitz einer geliebten Frau. Die Poesie der Winterlandschaft, die früher einigen wenigen Träumern und Dichtern aufgegangen war, ist nun auf dem Umwege sportlicher Vergnügungen in die Gesamtheit eingedrungen und erfüllt die nervös gewordene Menschheit mit unermesslichen neuen Lebensenergien. Der Wintersport hat seine Übertreibungen, wie alle guten, vorteilhaften Dinge auf Erden, aber er ist der einzige Vermittler zwischen dem in Arbeit und Sorge dahinvegetierenden Menschenkinde und Gottes friedevoller Winterpracht. Man sieht am Semmering nun Recken und Hünengestalten wie aus deutschen Sagenbüchern erstanden. Es werden Gefahren aufgesucht im tief verschneiten und vereisten Bergwald. Frauen schweben dahin wie fliegende Engel, Kraft und Lebendigkeiten einheimsend aus der Winterluft für kommende Generationen. Menschsein heißt Stoffwechseln im energischesten Grade. Und dazu verhilft allein der Wintersport in eisiger Luft. Er ist das Regenerationsmittel der Zukunft. Dichter, Denker und Träumer leben von innerem Stoffwechsel, aber der Mensch des realen, lebendigen, unerbittlichen Lebens muss es sich durch frische Tat erzeugen. Der Wintersport gibt Millionenkräfte denen, die noch zu nehmen, noch zu geben haben, in ihren gut organisierten Lebensmaschinen. Die anderen mögen abseits wandeln und mit den Augen allein die Kräfte der heiligen Winterlandschaft in sich hineintrinken. Alle Versuche moderner Physiologen, die Menschheit zu regenerieren, sind kindische Unternehmungen gegenüber dem Walten eines Wintertages mit seiner eisigen, sonnigen, urreinen Luft. Amen. Ende von Wintersport.